Es ereignete sich im 30. Jahr im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich mich unter den Weggeführten am Flusse Kiba befand, da setzte sich der Himmel auf und ich sah ein göttliches Gesicht. Am 5. des Monats, es war das 5. Jahr nach der Wegführung des Königs Joachim, da erging das Wort Jahwes an Hesekiel, den Sohn Buses, den Priester, im Lande der Chaldäer am Flusse Kiba, und es kam dort über ihn die Hand Jahwes. Ich sah aber, wie ein Sturmwind von Norden her kam und eine große Wolke und zusammengeballtes Feuer, und rings um jene her waren Strahlen, und aus diesem heraus blinkte es wie Glanzerz. Und zwar schienen aus ihm die Gestalten von vier Wesen hervor. Und dies war ihr Aussehen, Menschengestalt hatten sie. Und ein jedes hatte vier Gesichter und ein jedes von ihnen vier Flügel. Und ihre Beine waren gerade und ihre Fußsohlen wie die eines Kalbes, und sie funkelten, wie geglättetes Erz funkelt. Und unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten hatten sie Menschenhände. Und die Angesichter der Viere und ihre Flügel, es berührten nämlich ihre Flügel immer einer den anderen, wandten sich nicht um, wenn sie gingen, jedes ging gerade vor sich hin. Ihre Gesichter aber sahen so aus, vorn war ein Menschengesicht, auf der rechten Seite ein Löwengesicht, auf der linken Seite ein Stiergesicht und ein Adlergesicht nach innen zu. Und ihre Flügel waren nach oben hin ausgespannt, je zwei hatten sie miteinander verbunden, und zwei bedeckten ihre Leiber. Und sie gingen ein jedes gerade vor sich hin, wohin sie der Geist zu gehen trieb, dahin gingen sie, wenn sie gingen, machten sie keine Wendungen. Und zwischen den Wesen sah es aus, wie wenn feurige Kohlen glühten, es war wie wenn Fackeln zwischen den Wesen hin und her führen, und das Feuer hatte einen hellen Glanz, und von dem Feuer gingen Blitze aus. Und die Tiere liefen hin und her wie der Schein des Blitzes. Und weiter sah ich, dass auf der Erde neben den vier Wesen je ein Rad war. Und die Räder waren anzusehen, wie das Blinken von Chrysolith. Und die Viere hatten einerlei Gestalt, und ihre Arbeit war, als wenn ein Rad innerhalb des anderen wäre. Nach ihren vier Seiten gingen sie, nicht wandten sie sich, wenn sie gingen. Und als ich ihre Felgen ansah, da waren ihre Felgen ringsum voll Augen bei den Vieren. Und wenn die Tiere gingen, so gingen die Räder neben ihnen mit, und wenn sich die Tiere von der Erde erhoben, so erhoben sich auch die Räder. Wohin der Geist jene zu gehen trieb, dahin gingen sie, und die Räder erhoben sich jedes Mal gleichzeitig mit ihnen, denn der Geist der Tiere war in den Rädern. Wenn jene gingen, so gingen auch sie, und wenn jene stehen blieben, so blieben auch sie stehen, und wenn sich jene von der Erde erhoben, dann erhoben sich auch die Räder gleichzeitig mit ihnen, denn der Geist der Tiere war in den Rädern. Und über den Häuptern der Tiere war ein Gebilde wie eine Weste, glänzend wie Kristall, oben über ihren Häuptern war sie ausgebreitet. Und unter der Weste waren ihre Flügel einer gegen den anderen ausgebreitet, ein jedes aber hatte zwei, welche ihre Leiber bedeckten. Und ich hörte das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen gewaltiger Wasser, wenn sie gingen, wenn sie standen, hingen ihre Flügel schlaff herab. Es war aber ein Getöse oberhalb der Weste, die sich über ihrem Haupt befand, wenn sie standen, hingen ihre Flügel schlaff herab. Oben über der Weste aber, die sich über ihrem Haupte befand, war es anzusehen wie ein Saphirstein, da war ein Gebilde wie ein Thron, und auf dem Throngebilde war ein Gebilde, anzusehen wie ein Mensch, oben darauf. Und ich sah es leuchten wie Glanzerz von dem an, was wie seine Hüften aussah, nach oben hin, und von dem an, was wie seine Hüften aussah, nach unten zu hatte ich einen Anblick wie von Feuer. Und rings um ihn her war Glanz, wie der Bogen aussieht, der sich am Regentag im Gewölke zu zeigen pflegt, so war der Glanz ringsum anzusehen. So war die Erscheinung der Herrlichkeit Jahwes anzusehen. Und als ich sie erblickte, da fiel ich auf mein Angesicht. Und ich hörte die Stimme eines, der da redete.